Uhr. Schafft das bis 9 Uhr. Da schon wieder ein Selbstmörder. Und der da ist auch. Wir brauchen keine Feste und keinen neuen Kampfausbau. Atomberg und AKWs. Flugzeuglärm auf dem Schrottplatz. Notbestand, ich krieg keine Luft. Politiker Smile, wir schaffen geil. Da allen Umweltverschmutzer. Mensch, der Rauch hat die Kippe. Jede Fließbandfabrik hat ihre Menschen mit Kippe. Militärkolonne, Panzer faul. Ein geiler General an seinen Augen erhängt die Friedenshaube. Halt vom Pen, ein Stab einer Schluchtsaft, wenn aus Parlament.